Professor Agatha, da fehlt Professor auch noch jemand. Agatha, das ist ja quasi Detective Voice. Hallo und herzlich willkommen zum 12. News-Podcast im Jahr 2018 und damit gleichzeitig auch der letzte News-Podcast in diesem Jahr. Wir fassen noch einmal die letzten News dieses Jahres zusammen, beziehungsweise die News aus dem November. Danach geht es dann ja mit einem neuen News-Podcast weiter im Februar erst. Wir machen ja im Januar wie gewohnt eine kleine Pause. Dafür aber heute große, große Gäste mit dabei. Mit dabei ist auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo mal wieder. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und Olli ist auch mit dabei. Ja, hallo, freue mich wieder dabei zu sein. Und zu guter Letzt Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, 5 Leute heute mit dabei. Wir haben auch ein bisschen was zu besprechen. Ihr kennt das Ganze. Zunächst haben wir einen Themenpodcast auch veröffentlicht zu Aufgewacht Kogoro. Der Sonderband ist ja vor kurzem in Deutschland erschienen. Das ist der Connellcast Nummer 118. Da könnt ihr gerne reinhören. Und auch hier nochmal der Hinweis, wir sind ab sofort nicht nur bei iTunes zu finden, sondern ihr könnt unseren Podcast ab sofort auch bei Spotify hören. Falls ihr da einen Spotify-Account habt und dort gerne Podcasts hört, tut das gerne. Unter connellnews.org/Spotify findet ihr unseren Account. Da könnt ihr kostenlos, wie gewohnt, in alle Podcasts reinhören, die es bisher gab. Und auch in diesen Podcast natürlich. Denn ohne den wüsstet ihr gar nicht, dass wir bei Spotify sind, vielleicht. Ja, genau. Der Sonderband ist erschienen. Der Podcast ist dazu auch erschienen. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir eine Meldung zu der 7. DVD-Box von Kase und die verschiebt sich um eine Woche. Eigentlich sollte die schon am 30. November hier in Deutschland erscheinen. Jetzt verschiebt sie sich auf den 7. Dezember. Ja, eine Woche später. Denke, das ist noch im Rahmen für die Kase-Verschiebungen, die wir sonst so gewohnt sind. Ja, geht dann weiter mit der Staffel 3, mit den Episoden 183 bis 206. Ja, nichts Ungewöhnliches. Genau, eine Woche Verschiebung. Sammelt ihr die DVD-Boxen? Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich habe schon die ersten 4, 5. Dann werde ich mir auch noch die holen. Und ist natürlich klar, dass man da... Vielleicht will man ja noch das Weihnachtsgeschäft mitnutzen, wenn man es erst in den Dezember verschiebt. Wer weiß. Ja, also ich alleine sammel sie nicht. Ich habe einen Freund, der das tut, mit dem ich vielleicht einmal zusammenziehe. Und dann habe ich sie auch, weil ich kann es mir leider nicht leisten. Ja, ich persönlich habe jetzt die DVD-Boxen, die neuen, sage ich mal, noch nicht mir zugelegt. Ich überlege immer noch mit dem Gedanken, aber auf der anderen Seite sind sie ja zum einen bei Anime On Demand, zum anderen sind sie ja mit, ich glaube, 50 oder 60, 70 Euro pro DVD-Box. Ich weiß es gar nicht mehr genau. 50, um die 50. 55 oder so immer, ne? Ja. Sind sie ja auf jeden Fall eine ordentliche Stange Geld und ja, bis jetzt. Ich überlege halt noch, aber ich weiß es halt noch nicht so genau. Aber man kann sich auch nicht beschweren über den Preis. Es ist halt normal im Anime. Ja, natürlich, das ist klar. Also. Mein Tipp dazu, immer warten, wenn es irgendwelche Aktionen gibt, vielleicht zu Weihnachten jetzt oder diese 2 für 3 Aktionen, da kann man öfter mal ganz günstig bei wegkommen. Mein persönlicher Tipp noch dazu, ich würde warten, bis die ersten 3 DVD-Boxen auch das neue Detective Conan-Logo haben, um eine gewisse Kontinuität in der Reihe im Regal auch zu haben, denn die ersten 3 Boxen haben ja noch das alte Detective Conan-Logo, wie bei den meisten alten DVDs früher. Ach, ich habe noch die uralt DVDs, die haben überhaupt kein Logo. Oder Also es sieht ziemlich furchtbar aus, wenn man da die 3 alten Logos und die neuen daneben stehen hat, das kann ich euch sagen. Also ist der Tipp vielleicht gar nicht so verkehrt. Nur für Leute, die darauf achten. Ja, das stimmt allerdings. Also es gibt ja auch welche, die lassen sie im Regal verschwinden. Genau, ja, ich schaue die Serie tatsächlich auch gerne bei Anime On Demand mal rein. Ich hoffe ja, dass es auch dann direkt weitergeht mit den nächsten Folgen. Bisher waren ja nur die Folgen bis 182 angekündigt, also quasi bis zum Ende der 6. DVD-Box. Ich hoffe, dass es dann auch weitergeht mit den nächsten Folgen, also quasi von der 7. DVD-Box plus. Die neuen DVD-Boxen wurden ja auch gar nicht offiziell angekündigt, sondern sind einfach so bei Amazon und weiteren Händlern gelistet. Also von Kase offiziell weiß man da eigentlich gar nichts dazu. Also die haben sich gar nicht dazu geäußert, dass es neue DVD-Boxen gibt. Aber die kommen und wir sind glücklich drüber. Wie viele und bis wann und wieso und weshalb, weiß man halt, wie gesagt, eigentlich nichts dazu. Komisch, ne? Naja, ist dann so. Tja, vielleicht verlassen sich die Händler einfach so drauf und sagen, ja, die werden schon was bringen, wir kündigen, wir machen das einfach mal. Nimm das mal auf. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zu Pro7 Max. Da laufen ja seit kurzem die 9 Folgen im deutschen Fernsehen, genau gesagt seit dem 19. Oktober. Und zu Weihnachten, Heiligabend, nee, Weihnachten nur, sollen auch Detektiv Conan Filme wieder ins Programm genommen werden. Das hatte Pro7 Max ja letztes Jahr schon gemacht. Zu Neujahr liefen, glaube ich, ein paar Filme im Fernsehen. Und dann immer wochenweise mit Unterbrechung am Freitag zur Primetime, da wo ja auch immer ein Anime-Spielfilm gezeigt wird. Und jetzt hat sich Pro7 Max entschlossen, ja, die Detective Conan läuft offenbar so gut oder wir sind zufrieden mit der Performance. Wir bringen nochmal die Filme. Nämlich am 25. Dezember laufen tagsüber die Filme 1 bis 4 und am 26. Dezember 5 bis 8 tagsüber. Also nicht zur Primetime, sondern tatsächlich am Tag verteilt 4 Filme. Das deckt ja auch ordentlich Programm. Ne? Das sind ja, glaube ich, 4 Filme. Das sind ja um und bei 8 Stunden mit Werbung, was weiß ich was. Hat man ja gut was gefüllt. Es ist ja auch schon fast so eine Tradition. RTL 2 hatte ja damals schon um die Jahreswende rum Conan-Filme gebracht. Viva hatte das auch gemacht. Wenn ich es jetzt nicht verwechsel mit, dass ich, wenn es keiner gemacht hat, die DVDs in der Zeit angeguckt habe. Also es ist eine Tradition, fast wie Weihnachtsmann und Co. KG. Ja, gut. Brauchen wir noch einen weihnachtlichen Conan-Film. Der 15. würde sich anbieten. Der wird aber nicht gezeigt, sondern 1 bis 4 und 5 bis 8. Ich würde vor allem Film 6 anschauen. Kleiner Tipp von mir. Ja, freue mich natürlich auch sehr, dass die Filme bei Pro7 Max nochmal laufen. Das generiert natürlich auch immer neue Fans oder bringt alte Fans die alten Freuden zurück. Wir kennen das Ganze ja. Ja, ansonsten laufen noch ein paar andere Filme, unter anderem Your Name, wo ich mich sehr drauf freue. Ist ja auch, glaube ich, TV-Premiere. Ja, schön, dass Detective Conan auch mit diesen Blockbustern da sozusagen in einem Atemzug genannt wird bei Pro7 Max. Und vor allem, dass sie auch laufen. Das heißt ja, wie gesagt, dass auch eine gewisse Zufriedenheit da ist mit der TV-Ausstrahlung unter der Woche. Sonst würde man ja sicherlich vielleicht One Piece-Filme zeigen oder was weiß ich was. Naruto Shippuden-Filme, keine Ahnung. Ja, genug Auswahl hätten sie ja an Filmen. Also von daher, ich meine, genug Auswahl an Conan-Filmen haben wir auch. Und ich bin froh, dass die Filme dort gezeigt werden. Also. Ich möchte etwas richtigstellen. Ich finde das nicht korrekt, wie hier mit Your Name umgegangen wird, Philipp. Der offizielle deutsche Titel ist Your Name. Bindestrich, gestern, heute und für immer. Ja, oh nein, wie konnte ich das vergessen? Der Titel. Ja, nichts unterschlagen hier. Da würde ich mir aber deine News nochmal genau angucken. Da steht das nämlich genau so drin, nur mit Your Name. Na, ist in Ordnung. Nun müssen wir ja jetzt bei jedem und Pro7 Max hat die folgenden Detektiv Conan Filme angekündigt. Detektiv Conan Film 1, der tickende Wolkenkratzer und dann... Na, wie heißen die anderen? Das 14. Ziel, Magier des letzten Jahrhunderts, Glenn in ihren Augen, das weiß man doch. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, ich sehe, wir haben hier Experten am Werk, so ja, gehört sich das. Ja, wir können Tests schreiben. Ja, alle Notizblöcke raus, bitte. Dann haben wir noch eine Meldung zu den Gosho Aoyamas, oder zu Gosho Aoyamas Collection of Short Stories. Da ist jetzt der Release-Termin bekannt. Im Newsletter hat der Kase das bekannt gegeben. Am 12. April soll das Ganze bei uns auf DVD und Blu-ray-Disc erscheinen. Ja, endlich haben wir einen Termin. Es war ja, glaube ich, Frühjahr bisher angepeilt. 12. April würde ich noch als Frühjahr gelten lassen. Das, glaube ich, kalendarisch auch im Frühjahr. Die ersten 4 Monate. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Genau. Und ansonsten auch noch bestätigt, was wir sonst schon alles wussten. Ja, das Überraschendste ist wahrscheinlich, dass es tatsächlich auch auf Blu-ray angekündigt wurde, weil vorher war irgendwie nur bekannt, es soll auf DVD erscheinen. Und freut mich natürlich, wenn das auch auf Blu-ray erscheint und da hoffentlich die Bildqualität auch ein Ticken besser ist. Wobei man sagen muss, die Short Stories, die sind alle natürlich schon ein bisschen älter. Von daher mal gucken, was uns da von der Bildqualität her erwartet. Genau, wie wir auch schon im letzten oder vorletzten, ich glaube im letzten News-Podcast berichteten, ist das Making-of auch mit enthalten. Also volles Programm, alles mit dabei. Gut, dann sind wir soweit auch durch mit dem Anime in Deutschland. Wir machen weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir eine kleine, aber feine News. Nämlich hat EMA das, was für ein Programm, bekannt gegeben. Ich glaube, Lasse hat die Information. Wir kriegen auf jeden Fall 2 neue Sonderbände mit nach Deutschland. Nicht wahr, Lasse? Genau, das ist das Egmont Manga Frühjahrsprogramm 2019. Und du hast ja gerade gesagt, April ist noch Frühjahr. EMA sieht das noch ein bisschen breiter, denn ihr Frühjahrsprogramm geht von April 2019 bis September 2019. Ja. Gut. Ne, wie ein Sommersemester und ein Wintersemester an der Uni. Ja. Egmont war mal wieder spendabel, hat ein paar Monate dazugehauen. Genau. Zwei Sonderbände, diesmal wieder aus Japan. Der letzte japanische Sonderband ist ja tatsächlich schon ein bisschen her. Special Black Edition 3, August 2017. Ist das schon wieder her, also ganz schön lange. Einmal der Double Face Sonderband, der erschien im April 2015 in Japan, wo es eben um Doppelidentitäten geht. Wer hätte es gedacht? Und die Dead or Alive Selection, beziehungsweise also die heißen beide Double Face Selection und Dead or Alive Selection. Aber in Deutschland bisher nur Double Face und Dead or Alive. Das Selection ist teilweise auf den Covern mit drauf, auf den Vorabcovern, aber man weiß also es nicht. Also es kommt so genau drin vor, Shuichi Akai, Shuichi Akai und Shuichi Akai. Unter anderem. Und Rai ist auch mit dabei und hast du nicht gesehen? Ja, gut. Ja, also ja, Dead or Alive beschäftigt, erschien im Juli 2017 in Japan, der ist also ein bisschen aktueller. Shuichi ist tatsächlich nicht so wirklich ein Thema, immerhin, aber dafür das Geheimnis des alten Schlosses, der Fall der Sirene, eine Stadt als Geisel, Kontakt mit der schwarzen Organisation, der stumm zurückgelassene Beweisteil 3 bis 5. die Geiselnahme der Taimori aus Band 73 und 74 und die Leiche im Lieferwagen aus Band 80, also von Band 20 bis 80, eine schicke Mischung. Und Double Face ist noch ein bisschen aufgesplitteter mit teilweise Einzelkapiteln von Verschiedenes. Eine genaue Übersicht findet ihr bei uns im Con-Wiki oder in der News. Und genaue Daten für Deutschland außer diesem groben Release-Zeitraum gibt es, glaube ich, noch nicht. Nee, die gibt es immer erst, ich glaube, im Comic-Forum schreiben die, obwohl ich habe da EMA schon ewig nicht mehr gefunden im Comic-Forum. Ich weiß gar nicht, ob die noch vertreten sind. Ansonsten bietet Amazon ja auch mal recht frühe Termine und die sind in der Regel auch immer sehr genau, was das angeht. Also gerne auch bei Amazon bestellen, dann wisst ihr Bescheid, ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass die beiden Sonderbände nach Deutschland kommen. Das ist ja, wir hatten ja letztes Mal auch schon drüber diskutiert, mit dem Wechsel eben von Steffen Hautog zu Marco Walz als neuen verantwortlichen Redakteur für Detektiv Conan. Was sich denn da so eventuell ändern wird in Bezug auf Sonderbände, sonstiges, Short Stories, Anime, Filmcomics, keine Ahnung. Und offenbar ist jetzt die Devise wieder weg von den Deutschland-exklusiven Sonderbänden hin zu mehr japanischen Sonderbänden. Zumindest kann man das jetzt als ersten Hint sehen, würde ich mal sagen. NextConnens Hint. Ja, finde ich auf jeden Fall schön, dass es da in der Hinsicht weitergeht. Vielleicht geht es ja auch mit demnächst mit Deutschland-exklusiven Sonderbänden weiter, wo ich auch nicht wüsste, was da noch groß an Potenzial rumläge, neben den Detective Boys, die quasi schon die Sherry Edition haben, aber der Azusa Enomoto. Nein, nicht, nein, nein, nein. Azusa kriegt keinen Sonderband. Was? Ja, Professor Agasa, das ist auf jeden Fall. Professor Agasa, das ist ja quasi Detective Boys. Er fährt dann mit seinem Käfer rum. Ja, und ich meine, wir haben ja in Japan noch Potenzial für zig neue Sonderbände oder zig Sonderbände, die es da quasi in Japan gibt, die nach Deutschland geholt werden können. Und wenn das alles schon vorliegt, dann besteht eigentlich auch kein Grund, hier deutschland-exklusive Sonderbände zu machen. Ich meine, die japanischen sind hier auch gut, also zum Beispiel die Special Black Edition 1, 2 und 3, die verkaufen sich auch alle super. FBI Selection auch. Gibt natürlich Ausnahmen wie Kick It Like Conan, was sich eben nicht so gut verkauft tatsächlich, wenn man den Gerüchten, also ist halt noch in der ersten Auflage immer. Von daher, ja, freue ich mich, dass wir hier zwei weitere Sonderbände bekommen auf jeden Fall, dass Conan nicht ganz auf dem Trockenen liegt. Nee, also die Sonderbände sind ja auch immer sehr gut, muss man sagen, weil sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis liefern und auch für die, die eben nicht die ganzen, wie viele Bände haben wir schon, 92 Bände sammeln möchten, können oder so, für die ist das ja auch immer eine Empfehlung. Also falls mich irgendwer fragt, so ja, ich überlege mal ein Conan-Band zu lesen, dann sage ich immer, ja, greif doch zu den Sonderbänden, da hast du ordentlich was zu lesen. Vor allem die Special Black Edition lohnt sich ja sehr für alle die halt mit der schwarzen Organisation sehr familiär sind und da wissen wollen, wie die Haupthandlung weitergeht. Die sind ja wirklich grandios in dem Sinne. Ansonsten halt die Charakterspeziellen, wenn man zum Beispiel großer Kogoro-Fan ist, aufgewacht Kogoro und soweit ich das sehen konnte, hat der Band ja auch im Forum und bei uns in den im Kommentarbereich sehr gut weggekommen. Also ja, die lohnen sich auf jeden Fall mit paar Ausnahmen natürlich tatsächlich. Kick It Like Conan würde ich vielleicht auch nicht empfehlen. Die Sherry Edition auch eher weniger. Aber ansonsten lohnt sich eigentlich der Großteil doch sehr. Vielleicht die Romans Edition, ja. Aber naja, Großteil der Sonderbände, top. Es lohnt sich auf jeden Fall auch noch welche aus Japan zu holen. Also Toru Amuro ist jetzt so, glaube ich, war der letzte, der veröffentlicht wurde dieses Jahr. Die Selection oder Kaito Kid, der ist der älteste. Hätte vielleicht auch hier dann nochmal Erfolg. Ja, nochmal ein Kaito Kid Sonderband. Wer weiß. Ich weiß noch etwas. Oh mein dass, Gott. Das Egmont Manga Frühjahrsprogramm noch eine kleine Perle beinhaltet und ich werde jetzt kurz diesen Moment nutzen, um dafür zu werben, in diesem Conncast, obwohl es nichts mit Conn zu tun hat. Jedenfalls nicht direkt. Denn EMA bringt den Manga Mary Grave nach Deutschland, der ebenfalls wie Conan in der Weekly Shonen Sunday veröffentlicht wird, also ist ein quasi Mitstreiter von Conan aktuell im Magazin. Dieser Manga verkauft sich in Japan nur so circa 2000 Mal pro Buch. Das heißt, er ist super unerfolgreich, aber Egmont bringt ihn trotzdem nach Deutschland. Er ist ein Fantasy-Action-Manga mit ein bisschen Comedy drin und unfassbar guten Zeichnungen, wirklich unfassbar gut. Und dass EMA das jetzt nach Deutschland bringt, ist super gut und das solltet ihr euch vielleicht mal anschauen. Es hat zwar thematisch auch nichts mit Conan zu tun, aber ist wie gesagt auch schon Sunday, deswegen ist es nicht komplett off-topic. Ha! Next, lass es hin. Kauft euch Mary Grave. Lass es Empfehlung des Monats. Genau, lass es Empfehlung des Monats. Zum Einsteigerpreis für 2,5 Monate nur für 4,99 statt 6,50. Oh, echt? Oh, cool, ja. Der Einsteigerpreis ist immer gut. In E-Book-Style oder auch in Paper? Auch in Paper, so wie das in der News stand. Ja. Hat Egmont ja manchmal, dass sie solche Special-Preise mit veröffentlichen. Finde ich auch immer sehr gelungen. Ja, manchmal kommen Mangas auch im Ausland besser an als im eigenen Land. Oder andersrum. Beides kann passieren. Das ist natürlich immer eine Sache der Fans. Die Fangemeinden sind ja in Japan und Deutschland immer auch sehr unterschiedlich in gewissen Belangen. Ich meine, so bei Shonen-Klassikern, so One Piece, Detective Conan oder was ich was, kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber bei so Nischendingern ist es doch immer, ja, fraglich. Ja. Ja. Was ich auf jeden Fall immer noch sehr schön finden würde, wäre ja so eine gewisse, wäre ja eine Fan-Edition, wie es sie, glaube ich, in Japan auch gibt, wo Fans abgestimmt haben, welche Fälle sie am besten finden und die dann abgedruckt werden. Sowas für Deutschland wäre immer noch mein heimlicher Favorit, muss ich sagen, dass wir mal alle groß abstimmen, welche Fälle wir am besten finden und die dann abgedruckt und werden. Aber wirklich alle, nicht nur das Conan News Team. Ja, wir haben damit nichts zu tun, dann hoffentlich, sondern verweisen nur auf die Umfrage. Würde ich sehr schön finden, aber ich denke, glaube, weiß nicht, ob das unwahrscheinlich ist. Ja, das ist wahrscheinlich sehr viel organisatorischer Aufwand. Ja. Bestimmt, ja. Aber ist es bei den anderen Sonderbänden ja quasi auch, nicht wahr, wenn man die aus dem Boden stampft von null auf? Naja. Und die Umfragen gibt es ja auch so oder so. Ja, wollen wir mal dem neuen Redakteur ein bisschen Zeit geben, sich einzuarbeiten und dann hoffen wir das Beste. Das auf jeden Fall. Auch, dass es mit Detective Conan Weekly weitergeht. Da haben wir übrigens schon den perfekten Übergang zu Lasse, der uns ein bisschen was erzählen kann zu den nächsten Kapiteln, die jetzt bei Detective Conan Weekly oder im japanischen Manga bald kommen oder erschienen sind. Es stimmt. Das muss man dazu sagen. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist das aktuelle Kapitel 1022 schon bei Egmont Manga Weekly erschienen. Wir sind jetzt noch mit der Aufnahme vor diesem Datum. Das heißt, wir haben aktuell nur diese ominösen Leaks, die immer vorher im Internet rumfleuchen. Deswegen wissen wir schon, worum es geht. Pfui, illegal. Ja, aber furchtbar. Wir wissen jetzt auch schon, worum es geht, wenn ihr das hört. Ja, es ist ein neuer Fall mit Conan, mit Makoto, mit Sonoko, mit Masumi und mit Ran, die sich gerade die Avengers angeguckt haben im Kino. Die Avengers? nach Starblade. Jetzt also der nächste große Kino-Hit in Conan gerade angelaufen. Und passend dazu verhindern sie in der Straße dann vor dem Kino einen Raubüberfall. Doch es war nur Filmszenen. Da wird gerade gedreht und der Regisseur sieht Makoto und sagt, oh ja, das ist ja eigentlich, der ist stark, der sieht gut aus. Den nehmen wir. Ja, genau. Und dann wird er in einem Detektivdrama kurz dann als Nebendarsteller gecastet und die Dreharbeiten laufen, doch dann während der Dreharbeiten stürzt einer der Schauspieler aus einem Fenster und ist tot und oben am Fenster taucht dann plötzlich Makoto auf und alle gucken zu ihm hoch und denken sich, Makoto, was hast du getan? Er ist also mal wieder ein Verdächtiger Wir haben in diesem Fall fünf Verdächtige und ein Opfer. Das heißt, es wird ein längerer Fall werden. Mal wieder so circa vermutlich fünf Kapitel. Was sich auch darin zeigt, dass Zero's Tea Time, was ja immer erscheint, wenn Conan pausiert, bis Mitte Januar ungefähr in jetzt angekündigt ist, dass es jetzt erstmal pausiert. Das heißt, da in diesem Zeitraum könnten so zwischen 4 und 6 Conan-Kapitel erscheinen, je nachdem, was Gojo Aoyama machen will. Und deswegen wird es vermutlich ein bisschen länger werden, vor allem weil Gojo auch sagt, dass in diesem Fall ein bisschen was klar werden wird. Das hat er so ein bisschen nebenbei gesagt und er scherzt ja auch immer rum. Das heißt, wenn Sonoko sich im Kapitel fragt, sagt hier, dass sie mit einer richtigen Armee rumläuft, mit Masumiran und Makoto, könnte es natürlich auch sein, dass Gojo dann einfach sagt, ich werde, was klargestellt ist, wird sein, wer von den dreien der Stärkste ist, hohoho, und nicht irgendwie, dass Masumis Mutter immer noch das Gegengift will. Wir erinnern uns ja, da ist ja noch Hauptplot am Laufen. Aber das Interessante ist, wenn ich jetzt zur spoilerfreien Zone mal springe, denn dieses Kapitel 1022, was jetzt diese Woche Mittwoch in Japan erscheint, beziehungsweise Dienstag bei uns mit der Zeitzonenumstellung, ist die Nummer 53 2018 und die nächste Nummer in den kommenden Tagen ist die Nummer 1 2019 und es wurde schon vor Monaten angekündigt, in der 1 2019 kommt der Titel und das Plakat zum neuen Detective Conan Film 23, zu dem es jetzt, wo dieser Podcast auch schon draußen ist, auch schon Leaks geben wird. Das ist schon ziemlich klar, auch wenn wir die jetzt noch nicht kennen, aber es ist ganz sicher so. Das passiert seit Jahren so. Und deswegen wissen wir natürlich jetzt auch schon, wisst ihr schon, den Titel des Films und das Plakat. Aber Gojo Aoyama hat schon vor Ewigkeiten gesagt, ja, im nächsten Film, also um Kid, dass es um Kid geht, wissen wir von Film 22. Und Gojo Aoyama hat auch gesagt, ja, Makoto kommt auch vor im Film. Das heißt, dass jetzt im Manga ein neuer Fall mit Makoto kommt, jetzt quasi eine Woche anfängt, bevor der Film offiziell enthüllt wird, wo Makoto gegen Kid antreten wird, ist natürlich auch kein Zufall. Und die guten alten Synergieeffekte werden mal wieder ausgespielt. Deswegen, die Leaks sind jetzt schon da. Wenn ihr jetzt auf Conan News seid, dann und diese Podcast-News angeklickt habt, wenn ihr ganz früh seid und die ganz oben steht, dann scrollt ein bisschen runter, da werdet ihr vermutlich irgendwie eine News von mir sehen zu diesen Themen und den Rest besprechen wir dann im nächsten News-Podcast nochmal ausführlicher. Das war Detective Conan Weekly und die spoilerfreie Zone, in der ich umständlich erkläre, dass Veröffentlichungsdatum des Podcasts und Aufnahmedatum nicht unbedingt zusammenliegen. Was? Und wir sind nicht live? Oh, Moment, halt. Live on Tape vielleicht, aber auch nicht ganz, aber ja gut. Und wie die Abfolge von manchen Leaks veranstaltet, aber was es dazu zu sagen gibt, es wird bestimmt ein super Fall. Und ein super Film, das auf jeden Fall auch. 5 von 5 Opfer von Makoto. Oh. Ja, ob der Film super wird, wissen wir nicht. Wir müssen uns den erst noch angucken. Doch, das Poster sagt alles. Ah, okay, wenn man Kid-Fan ist. Gab es nicht im Manga auch schon Kid gegen Makoto? Ja. Ja. Siehst du, nun meine ich mich. Auch im Anime schon. Im Anime auch schon, oh mein Gott. Ja. Apropos Anime. Wir machen weiter mit dem japanischen Anime. Und wir starten direkt mit den Episoden 919 und 920. Das geheime Café des Oberschülerinnen-Trios. Mal wieder ein Manga-Fall und den stellt uns Olli jetzt kurz vor. Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir konnten den Fall in Deutschland bereits als Manga genießen. Jetzt ist dann auch die japanische Anime-Umsetzung zu da. Und ja, wir beginnen in der Detektei Mori, woran ein Telefonat führt und sehr fröhlich drauf ist. Und das erregt die Aufmerksamkeit von Conan und Kogoro. Und sie legt dann auf und sagt dann so, ja, Essen macht ihr euch heute selber, ich komme erst heute Abend später zurück. Und ja, damit verabschiedet sie sich fröhlich von den beiden Herren und die sind natürlich ganz merkwürdig drauf, weil Ran so fröhlich gelaunt und spätabend wiederkommen, irgendwas ist da bestimmt nicht richtig und Gogoron als besorgter Vater und Conan Shinichi als besorgter Freund, die machen sich dann natürlich auf den Weg und beschatten die Gute ran, weil sie unbedingt rauskriegen wollen, was denn der Grund für ihre Fröhlichkeit ist. Und dann verfolgen sie sie erst in ein Buchladen, woran ein Reiseführer von Kyoto kauft. Und Kogoro ist sich ziemlich sicher, dass sie mit Shinichi wieder irgendwo hinfahren will. Und Conan weiß natürlich, dass er es nicht ist und denkt dann, nein, bin ich nicht. Aber das weiß Kogoro ja nicht. Und anschließend geht Ran dann in ein Café und nimmt dort Platz und sagt, ja, sie wartet noch auf jemanden. Und während Conan und Kogoro so vom Eingang rumlungern, sieht dann die Bedienung sie und sagt, ja, wollen Sie nicht auch reinkommen, nehmen Sie doch Platz. Und die beiden erst, ja gut, müssen wir jetzt wohl. Und dann sitzen die da so etwas abseits mit dem Rücken zu dem Tisch von Ran. Und plötzlich kommen dann eben auch die Personen, auf die sie wartet. Und das sind Masumi und Sonoko. Die beiden haben ebenfalls Reiseführer von Kyoto gekauft und ja, unterhalten sich ganz angestrengt darüber, was man denn da in Kyoto am besten so machen könnte. Und Kogoro ist sehr erleichtert, sagt, alles klar, die reden über ihren gemeinsamen Ausflug nach Kyoto, die Mädels machen was unter sich. Wir können ja jetzt ganz klammheimlich abhauen und er möchte dann schon gehen. Aber Conan hört dann nur, wie Ran dann plötzlich sagt, ja, sie hofft auf Okita, Sushi Okita, den wir ja aus dem letzten News-Podcast noch kennen, zu treffen. Und das veranlasst Conan zu Kogoro zu sagen, nee, wir bleiben noch hier, lass uns hier mal Mittag essen, weil er möchte da gerne mehr drüber erfahren. Naja, die beiden essen dann was und die drei Mädchen reden dann angestrengt über ihren Ausflug und Plan und so weiter. Dann bekommen sie alle was zu essen und dann kriegen sie auch leckere Sandwiches, die nach Sonokos Meinung aber nicht so gut sind wie die von Amuro, wo es auch schon eine Folge zu gab. Bitte? Ja, doch, gab es. Ja, doch, aber ja, ist gut. Nicht weiter erwähnen. Ja, und dann möchte der Kellner gerne wissen, wo denn dieses Restaurant ist, weil er die Sandwiches gern probieren möchte. Sonoko will ihm das auch erst sagen, doch dann mischt sich ein Gast ein und sagt, nee, sag's ihm nicht, das ist so ein Online-Blog-Essenskritiker, der schreibt allen möglichen schlechten Kram in seine Online-Blogs und die Restaurants gehen dann alle pleite. Ihm selber erging es nicht anders, er hatte wohl auch mal ein Restaurant und ja, durch seine Rezension in diesem Blog, ja, musste er sein Geschäft halt dicht machen oder ist kurz davor. Ja, dann geht der Kellner zu ihm und sagt, er soll doch nichts so Gemeines zu ihm sagen und wir kriegen dann nur mit, wie er dann ganz böse zu ihm sagt, ja, pass mal auf, was du sagst, ich kann dich mit meinem Schreibstil oder wie auch immer, kann ich dich auch komplett ruinieren, also sei mal schön ruhig. Er hatte ihn bis jetzt nur in Ruhe gelassen, weil er der Bruder von der Chefin ist, die halt auch in dem Café da arbeitet. Die lernen wir dann auch noch kennen. Und die ist dann natürlich, wie dann so rauskommt, auch nicht so glücklich mit dem neuen Kellner, weil ihr Bruder dann halt sagt, hier, sorgt doch mal dafür, dass der irgendwie weggeht oder so. Und sie sagt dann auch, ja, das ist aber nicht so einfach, weil er ist der Neffe von dem Besitzer des Ladens hier und müssen wir mal schauen, was sich so ergibt. Und dann kommt halt noch raus, dass wohl die Chefin mal mit dem Mann zusammengelebt hat, mit diesem Kellner, und lenkt dann aber ganz schnell wieder ab. Ja, dann lernen wir noch die eine Kellnerin da kennen, die halt auch nicht gut auf den Kellner zu sprechen ist, weil er will ständig, dass sie seine Freundin wird und sie lehnt immer ab und er sagt dann aber, ich weiß, dass du Schulden hast und wenn ich hier den Laden übernehme, hast du keine Schulden mehr, also überleg dir das Ganze mal. Also so ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wer wird wohl das Opfer sein? Ja, das verrate ich sogar noch. Und zwar, ja, wie nett. Ja, geht's dann halt im Prinzip weiter, dass der Chefin auffällt, dass eine der riesigen Blumenvasen am Eingang verschwunden ist. Sie bittet die Kellnerin, die dann zu suchen. Und ja, sie macht sich dann auch auf die Suche. Dann hört man sie plötzlich... Ah ne, bevor man das kommt, dann natürlich noch die... gehen wir wieder zurück zu Sonoko und den beiden Mädchen, die dann ja über ihre Reise sprechen. Und dann plötzlich fällt dann Sonoko auf, dass in ihrem Blickfeld ja Conan und Kogoro sitzen. Und dann sagt Conan direkt auch heraus auf die Frage, warum die beiden denn überhaupt hier sind und Rand verfolgt haben. Sagt Conan, ja, ich will wissen, warum ihr so fröhlich seid und die Reise und dies und das. Und dann sagt Rand nur... ganz lächeln, das ist eine sehr wichtige Reise und Conan wird diese Erfahrung auch machen, wenn er älter ist. Dann in dem Moment hören wir die Kellnerin schreien aus der Umkleidekabine. Dann rennen da natürlich alle hin, um zu gucken, was passiert ist und wie kann es anders sein? Ja. Johannes hat es schon angesagt, er kann in die Zukunft sehen. Der nicht sehr nette Kellner, ja, liegt mit einer Kopfwunde tot am Boden. Die riesige Blumenvase daneben und ja, er wurde eben mit dieser riesigen Vase erschlagen und ja, Megure und Takagi werden mit ihrem Team an den Tatort bestellt und die fangen dann an zu ermitteln, was denn passiert sein könnte oder wie der Tathergang geschehen sein könnte. Das Schloss des Opfers wurde halt, also der Spind wurde auch aufgebrochen und durchwühlt, also da könnte man auch irgendwas Wichtiges draus gestohlen haben. Und ja, die zentrale Frage, die sich endlich stellt, ist, wie konnte der Täter die 30 Kilo schwere Vase, die Eigengewicht, wenn da noch Wasser drin ist mit den Blumen, bestimmt 50 Kilo oder so. Und ja, wie konnte man so eine schwere Vase hochheben, um damit dann quasi dem Typ 1 überzubraten? Da muss man schon ja, richtige Bärenkräfte aufweisen. Und naja, die Tatverdächtigen, die wir haben, sind einmal die Managerin, die eine Frau ist. Dann haben wir die Kellnerin, die ebenfalls eine zierliche Frau ist. Und einen Mann haben wir noch, den Bruder. Aber der ist halt am Arm verletzt und ja, kann halt keine schweren Gegenstände momentan heben. In seinem Restaurant fällt es ihm schon schwer, mit einer Pfanne zu hantieren. Da ist so eine Vase natürlich auch nicht so einfach. Tja, das sind so die Fragen, die die Polizei und die Detektivin Sarah beschäftigen. Und Conan ist auch ganz fleißig am Überlegen. Und ja, ich beende meine Ausführung mal mit der Szene, wo Sarah dann auf Conan zugeht und sagt, ja, ich habe zumindest schon mal den Trick durchschaut. Wie ist es denn bei dir? Und er sagt, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Tja, wie das wohl weitergeht und ob Conan diesmal überhaupt den Fall nicht lösen wird, das überlasse ich mal euch selber und sage, schaut euch die Episoden gerne an oder lest den Manga-Band. Es gibt genug Möglichkeiten und für eine mögliche Empfehlung gehen wir jetzt nochmal kurz in die Bewertungsdiskussion. Ich würde euch das nicht überlassen, das rauszufinden, weil dass diese Szenen, die Olli gerade angesprochen hat, sind mal wieder eine der wenigen Sachen, wo der Anime sich mal da hervortun kann, etwas quasi durch seine Besonderheit als Anime nicht zu verbessern, sondern etwas noch hinzuzufügen. Denn da, wo Conan so verwirrt guckt und sagt, und dann quasi am Ende der einen Episode immer noch am Grübeln ist, der Umschnitt mit der Musik dazu, um diese Szenen so komödiantisch zu unterstreichen, das war toll. Und auch gerade die Szenen dann, wo Conan dann eben Masumi zeigt, warum er der beste Detektiv ist und sie halt seit 300 Folgen nichts mehr gebacken gekriegt hat, ist sehr gut. Also das ist gut gelungen. Der Manga-Fall ist natürlich auch ziemlich gut. Halt Auftakt für Kyoto im Januar. Jetzt hier Monat für Monat, wie wir schon in den letzten paar News-Podcasts irgendwie angesprochen haben. Ein durchaus solider Fall. Rest der Animation ist natürlich kurz, wie immer, aber damit muss man ja inzwischen leider leben. Von daher Es wären normalerweise 4 von 5, aber weil es der Anime ist, ist es 3,5 von 5. Also ich würde schon auf 4 von 5 Blumen warten gehen. Der Anfang hat mir richtig gut gefallen. Also Olli hat das ja jetzt schon ausführlich dargestellt. Es war halt irgendwie so dieses Hinterherlaufen und wir spionieren den jetzt nach. Und ich meine mich noch an die Szene zu erinnern, wo Conan da überlegt, na, jetzt weiß ich, wie sich Kogoro und Ai gefühlt haben, als Yoko Okino den Fußballspieler hinterhergelaufen sind. Das fand ich ziemlich gut und auch dann generell die Umsetzung. Ich mag Sera sehr als Charakter, von daher hat mich das begeistert und ist eigentlich eine Folge, die man gesehen haben sollte, weil das so der Auftakt vom Auftakt des Kyoto-Falls ist, würde ich sagen. Und da sollte man wirklich gesehen haben und 4 von 5 Blumenvasen kann man durchaus vergeben. Ich habe den Fall ja schon mal für den Manga bewertet gehabt und muss sagen, dass ich den Fall an sich so relativ banal fand. Ich habe den, glaube ich, auch eher ein bisschen ignoriert, weil ja endlich wieder ein wichtiger Auftakt zur Rahmenhandlung drin vorkam und mir dieses Nachspionieren von Conan halt total gefallen hat, weshalb ich mich mehr auf sowas fokussiert habe. Das geht natürlich auch besser. Also es gibt auch weitaus coolere und spannendere Fälle, weshalb ich jetzt keine absolut hohe Bewertung geben kann, zumal mich halt der Grundfall, dieser Mordfall in dem Kapitel, in der Folge halt auch nicht sonderlich interessiert hat. Deshalb würde ich auch eher mit 3,5 jetzt ungewässerten Blümchen dahergehen. Ja, also da würde ich nochmal, um das zu ergänzen, würde ich dir zustimmen. Also der Kriminalfall an sich ist natürlich ein wenig simpel. Ja, dann gehe ich nochmal mit Johannes zusammen und gebe auch 4 von 5. Was haben wir denn da noch so? Kochmützen, weil da ganz viele Köche waren, die irgendwie keine Bedeutung hatten, aber egal. Also ich fand's schon schön, also auch so die, ich sag mal, normale Atmosphäre, so wie die Mädchen da so zusammen ihren Schulausflug planen und Conan und Kogoro da so hinterher und ja, dann halt dieser unbeliebte Typ, den alle zum Feind haben und dann, ja, wird er das Opfer und so und dann, ja, fand ich auch so die, ja, die Umsetzung und so den Fall an sich und so fand ich, wie gesagt, nicht so schlecht, also war dann schon eine nette Idee, wie das Ganze dann letztendlich vonstatten ging und wie das so aufgelöst wurde. Und halt eben auch der sehr wichtige Punkt hier an der Auftakt zur nächsten großen Haupthandlung mit dem Kyoto-Schulausflug. Denn, ja, das war ein sehr guter Einstieg und, ja, hat mir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Habe ich gern geguckt. Ja, und ich gehe über zu der nächsten Episode 921, die Fahrgemeinschaft mit mörderischer Absicht, und übergebe an Bianca. Vielen Dank, Philipp. Also, wir haben mal wieder einen Einteiler, ganz angenehm für zwischendurch. Wenn nicht so viel Zeit hat zum Gucken, guckt sich sowas ja gerne an. Und der Einteiler beginnt mal wieder irgendwo in den Bergen und mal wieder stimmt irgendwas mit Kogoros Mietwagen nicht. Aber die Folge beginnt tatsächlich schon da, wo Kogoro hinten sitzt und abgeschleppt wird. Der steuert noch so ein bisschen seinen Wagen mit. Wer schon mal abgeschleppt wurde, weiß, wie anspruchsvoll das ist. Und vorne ja, so im Auto der netten Ab... genau, der sieht unheimlich angestrengt aus dabei. Und vorne in einem etwas größeren Auto sitzt Ran auf dem Beifahrersitz, unterhält sich mit dem Fahrer. Conan sitzt auch drin und im Gespräch kommt raus, wo wir uns eigentlich befinden. Wo genau in den Bergen, weiß ich nicht, das wird nicht gesagt, aber uns wird zumindest gesagt, wir befinden uns inmitten einer Gruppe junger Laborstudenten, die einen Ausflug zum Camping in den Bergen machen wollten. Und wir haben drei junge Studenten, zwei Männer und eine Frau, die zusammen mit ihrem Professor unterwegs sind. Der Professor sitzt in diesem großen Wagen ganz hinten und schläft. Der hat anscheinend mal wieder zu viel gesoffen, was die anderen dazu veranlasst, so ein bisschen über den zu lästern. Denn so grün sind die dem nicht. Die drei beschließen, sie wollten in der nächsten Stadt oder im nächsten kleinen Dörfchen an einem kleinen Supermarkt oder Kombini anhalten, um sich noch etwas zu essen zu kaufen. Währenddessen wird Kogoros Mietwagen dort gecheckt und repariert. Und siehe da, noch während alle auf dem Parkplatz sind, auch Kogoro, Ran und Conan, findet einer der Laborstudenten den Professor tot im Auto. Was ist passiert? Er hatte sein Handy, noch so ein altes Klapp-Handy, wie das in Japan immer noch oft benutzt wird, um seinen Hals hängen. Und ist auf einmal von diesem Handy erhängt worden, weil nämlich die Schnur, die er um den Hals hatte, auch hinten um die Kopfstütze gewickelt war. Und der Professor ist einfach im Sitz nach vorne gerutscht und hat sich dadurch selbst stranguliert. Kogoro ist natürlich ganz sicher, es muss ein Unfall gewesen sein. Sieht auch erstmal gut danach aus. Und wer kommt mitten in den Bergen? Kein Professor Yamamura. Nein, es kommen immer noch Megure und Takagi. So weit weg von Tokio scheinen wir nicht zu sein. Die sich natürlich der Unfallaufnahme betätigen. Und Conan ist schon ganz schnell klar, nee, das kann kein Unfall gewesen sein, das ist ein Mord. Das scheint er schon von Anfang an im Gefühl gehabt zu haben, als die Leute schon angefangen haben, über ihren Professor zu lästern. Conan guckt sich natürlich das Auto genauer an, stellt fest, der Professor hat auf einem Luftkissen gesessen. Da ist es komischerweise so ein bisschen nass und dieses Kissen, was relativ neu aussieht, hat ein Loch. Es kann also sein, dass der Professor wegen dieses Lochs eben nach vorne gerutscht ist in seinem Sitz. Und so war das auch, denn dieses Kissen schien zuvor mit Trockeneis gefüllt gewesen zu sein. Der Täter hatte natürlich ein gutes Motiv. Die Studenten hätten nicht alle über ihren Professor gelästert. Denn wie das öfter so ist, in Japan scheinen sie alle korrupt zu sein, scheint der Professor einen Artikel seines Studenten unter seinem eigenen Namen veröffentlicht zu haben. Und dazu wollte er dem Studenten, der im Bachelor zu sein scheint, nicht in den Master lassen. Graduate School heißt Master oder Daigakuinsei. Der junge Mann ist auch erst 22, das kommt in Japan ganz gut hin. Ist natürlich wie immer ein tragischer Fall und noch tragischer ist, dass Conan, Ran und Kogoro am Ende nicht mehr nach Hause finden. Ob sie das jetzt geschafft haben, erfahren wir natürlich in der nächsten Filler-Folge. Genau, mehr über die Details muss man nicht sagen, denn die Folge war kurz, der Fall war recht simpel. Und ich würde die Folge an sich, weil sie ein paar lustige Stellen hat, ein bisschen aufwerten. Sie war jetzt keine schlechte Folge. Sie war auch relativ angenehm zu gucken für zwischendurch. Man muss auch nicht allzu viel nachdenken. Trotzdem war die jetzt auch wiederum nicht herausragend. Also für einen Filler echt ganz nett gemacht. Hat sich einer nett ausgedacht, finde ich. Und deshalb würde ich ja beim mittelmäßigen 2,5 bis 3 Luftkissen verweilen. Also. Wer hat Einwände? Also, Lasse darf zuerst. Also, als ich die Episoden-News geschrieben habe dazu und auch jetzt, ich finde an dieser Folge, also ich bin bei eher 1 von 5 Luftkissen, weil ich sehe da an dieser Folge eigentlich kaum was Positives. Lustige Stellen wüsste ich nicht, wo die sein sollen, außer diese End-Credit-Szene, die erstmal nur so semi-lustig war und vor allem mit nichts zu tun hat. Und wo sind dann noch lustige Stellen in dieser Folge? Ja gut, mehr eigentlich nicht. Tatsächlich war die... Ich fand die End-Credit-Szene irgendwie relativ witzig, aber die ist auch fast ein wenig abgelutscht. Also, wie oft hat Kogoro schon nicht mehr nach Hause gefunden? Oder irgendwer? Und vor allem ist sie eine Szene, die keinen Bezug zu irgendwas vorher hat. Wir haben ja nicht gesehen, dass Kogoro sich vorher verfahren hat oder so. Diese Folge finde ich... war ja abzusehen. Ja, ach. Aber die Folge ist extrem... Also man merkt, wie hier nach Checkliste geschrieben wurde. Das Motiv wird alles schon vor dem Opening gesagt. Kurz nach dem Opening ist der Mord auch schon passiert. Die Folge ist animationstechnisch, dass die Animationen schlecht sind, okay. Aber ich finde, man merkt bei dieser Folge sehr deutlich, dass man kaum Gefühl für die für die Lage von diesem Supermarktparkplatz da hat. Man kriegt keine Geländeaufnahme oder mal so eine in einer Zwischenszene wirklich so ein Gefühl dafür, dass das alles so halbherzig zusammengeworfen. Der ganze Trick, wie das alles ermittelt wird, passiert alles relativ schnell. Dazwischen wird halt nur so ein bisschen Zeit gefüllt, indem man halt länger. Die Frage ist auch, wie Conan darauf gekommen ist, also wie der jetzt genau auf den Täter gekommen ist und so weiter. Es waren ja auch wieder Sachen dabei, die wir gar nicht sehen, die aber Conan sieht. Das ist eines der schlimmsten Tricks, die Filler anwenden, nämlich Conan guckt auf etwas im Auto, sagt, aha, ich weiß es, und dann denk ich mir, okay, Conan hat jetzt gerade was bemerkt, da, was wir gerade gesehen haben. Aber das ist nicht so. Das Beweisstück, was er da hinterher tut, hat nichts mit dem zu tun, was uns der Anime in diesem Moment, als Conan gesagt hat, ich habe es jetzt rausgefunden, uns gezeigt hat, ist völlig losgelöst vom Beweis, der am Ende präsentiert wird. Und dieser Beweis wird auch in keiner anderen Form vorher irgendwie gezeigt oder so. Einfach, das ist einfach so halt schlechter Stil für so eine Serie wie Conan, dass das irgendwie und so dieses typische Smoke and Mirrors, aber in schlecht. Und ja, diese grundsätzliche Thematik ist halt auch voll geklaut. Das hatten wir in Conan in Manga-Form schon früher in der Vergangenheit. Ja, dass der Täter super offensichtlich war, eigentlich fast auch geschenkt, aber also es ist ein Mordtrick, der ein Klapphandy involviert. Und vorher wird uns explizit gesagt, dass nur einer der Verdächtigen noch ein Klapphandy hat. Und die anderen beschweren sich darüber, dass er immer noch kein Smartphone hat. In einem einteiligen Filler, wo der offensichtliche Verdächtige nicht als Verdächtiger beschuldigt wird, und dann dieser ganze Ablauf, weil der Professor wird halt so schnell ermordet und dann wird uns hinterher von Ereignissen berichtet, die der Anime einfach ausgelassen hat. Und man bekommt den Trick, dass der Verdächtige zum Beispiel extra mit den schweren Tüten über den Parkplatz gerannt ist, kommt halt in der Folge nicht rüber, weil wir kein Gefühl für den Raum haben, wie weit die beiden Supermärkte, wo sie sind und wo der Wagen steht, auseinander liegt. Ach, also. Wir erkennen, Lasse ist sehr unglücklich mit dieser Episode. Ja, wirklich. Also, ich finde, man merkt hier wirklich, wie quasi, das fühlt sich wirklich an wie so Last Minute, die ganz, ganz, ganz, ganz Basics schnell zusammengewürfelt wurden, um hier noch was ausstrahlen zu können. Ich vermute aber auch, dass es genau so war. Ja, das kann ja durchaus sein, aber ich will keine Lanzfiller brechen, aber normalerweise kriegen sie doch noch schon so ein bisschen mehr hin als das, was in dieser Folge war. Ja. Ja, also ich würde mich Lasses Kritik allgemein anschließen. Ich möchte noch einen Satz ergänzen. Das Opfer ist mit deinem Handy erhängt worden. Das sagt alles zur Qualität des Fillers. Es ist ein von allen Klapphandys. Ja, also es war wirklich komplett lächerlich. Und ansonsten schließe ich mich Lasse an. Ja, ich mach's kurz. Ich schließe mich auch Lasse an. Die Episode kann man sehr gut weglassen. Ich hatte Mühe bei der Episode beim Schauen, ehrlich gesagt, wach zu bleiben, weil mich überhaupt nichts mitgerissen und gepackt hat. Das ging mir genauso. Und ich habe es mittags angeschaut. Das war richtig traurig. Ja, es war auch mittags bei mir. Aber es gibt, man sucht immer so noch den Aufhänger, so wo kann man sich dran aufhängen, was macht es ein bisschen spannend oder so, dem zu folgen. Aber war irgendwie nicht so. Also auch hier Episode kann man getrost weglassen. Man verpasst überhaupt nichts, ist wahrscheinlich sogar besser. Von daher auch also, nur einer von 5 Klapphandys. Und jetzt werde ich die Erwartungen der Zuschauer komplett ins Gegenteil verkehren, denn ich habe jetzt beschlossen, ich lobe jetzt doch noch eine Sache. Denn wenn mir jemand eine Pistole an die Stirn setzen würde und sagt, lob jetzt etwas an dieser Folge, dann würde ich sagen, dieser das hat Trick, übrigens niemand getan gerade. Ja, natürlich nicht. Der Täter. Ich finde, dieses kleine Wissenschaftsexperiment, dass sich so ein Luftkissen halt aufbläst, wenn man Trockeneis da reintut, an sich ist so ein nettes kleines Wissenschaftsexperiment. Es gibt auch YouTube-Videos dazu. Das ist ganz nett. Vollkommen verschwendet in diesem Filler, aber das Grundprinzip an sich ist ganz nett. Ich wusste nicht, dass das geht. Wenn ich mal Luftkissen und Trockeneis habe, dann probiere ich das mal aus. Wie mit dem Bier und dem Salz. Ja. Ich würde sagen, wir machen einfach mal schnell weiter mit der Episode 922, die verschwundenen Detective Boys, ein etwas besserer Fall, um hier die Gemüter mal ein bisschen wieder hochzubringen. Und den Fall wird uns jetzt nochmal Olli vorstellen. Ja, genau, die Detective Boys sind verschwunden, wie Lasse im letzten News-Podcast gesagt hat, gerade eben noch Models, jetzt verschwunden. Hoffentlich ist da nichts passiert. Tja, wir werden es herausfinden. Und zwar befinden wir uns mit Genta, Mitsuko, Ayumi, Conan und Ai, alle fünf, ja, ich kenne sie alle noch, auch wenn ich lange nicht mehr dabei war, sind wir bei Dreharbeiten zu Kamen Yaiba, der, ja, da gerade irgendwelche Bösewichte in die Breschen tritt und irgendwelche tollen... Wie auch immer die wieder da hinkommen, ne, zu Dreharbeiten. Ja, es war ja irgendwas Öffentliches, weil da waren ja mehrere Kinder mit dabei, also keine Ahnung wie. Auf jeden Fall sind sie da und sind sehr begeistert. Und ja, dann kommt auch noch ein erwachsener Mann, ich weiß nicht wie alt er ist, ich sag mal 30, 35, ist auch vollkommen irrelevant. Aber der kommt da halt auch so an, schiebt die Kinder so ein bisschen zur Seite und ja, erst denken sie, hey, warum drängelt der sich hier so vor, auch wenn er ein Yaiba-Fan ist, aber irgendwie wirkt er gar nicht so wie so ein begeisterter Fan und guckt auch nicht so begeistert und bedröppelt. Naja, dann geht die Szene halt weiter, also sie wechseln sozusagen den Ort, schauen sich da noch ein bisschen was an. Ja, dann hat Genta natürlich, wie es kann es anders sein, Genta hat mal wieder Hunger und sie wollen sich den nächstmöglichen Snackladen wollen sie aufsuchen. Genta rennt dann schon mal zu so einem Knödelstand oder wie, ich weiß, Reisklöwe, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, die er da isst. Na jedenfalls rennt er da schon mal quasi vor zu diesem Stand, bedient sich da schon mal und isst genüsslich. Die anderen, das waren Dangos. Dangos finde ich ja gut. Ja, Dangos nehme ich auf in die Beschreibung. Also Dango-Stand. Ja, da isst er schon mal und die anderen Detective Boys kommen dann halt nach und dann kommt da eine leicht verwirrte ältere Dame, so nenne ich sie jetzt mal, kommt da an mit ihrem kleinen Einkaufstrolli-Wägelchen da, hat da drauf ihre Geldbörse liegen und plötzlich kommt ein starker Windzug und die Geldbörse geht auf und der 10.000 Yen-Schein, der da drin ist, fliegt über die Straße und ja, das ist ganz furchtbar und deswegen wollen sie natürlich auch den Geldschein für die alte Frau wieder einfangen und sagen Genta, halt den Schein auf, fang den auf, er fliegt ihm genau ins Gesicht. Und Genta pustet ihn erstmal aus seinem Gesicht, aus Reflex. Ach so, ich dachte, er isst ihn auf. Nee, so hungrig ist er doch. Aus Reflex. Ja, der Schein fliegt dann jedenfalls weg. Sie jagen dem Schein nach, bis er irgendwann in einem Gebüsch landet. Dann durchsuchen sie halt die entsprechenden Büsche. Und die drei Detective Boys, Genta, Mitsuhiko und Ayumi, sagen alle, hier, ich habe den Geldschein gefunden. Moment mal. Ja, es sind plötzlich drei Geldscheine da. Und ja, Conan kommt recht schnell drauf. Alle Scheine haben die gleiche Seriennummer. Ja, da sind hier wohl Scheine gefälscht. Und dann, ist irgendwie eine Fälscherbande im Umlauf. Dann, begeben sie sich, weil es irgendwie nach Orange riecht oder so an den Scheinen oder so, begeben sie sich halt zu so einem Getränkeautomaten, wo dann quasi, ja, ersichtlich ist, dass mit diesen gefälschten Geldscheinen da bezahlt wurde. Dann sagt Conan, hier wird wahrscheinlich gleich was passieren. Ich gehe mal eben Inspektor Megure Bescheid anrufen, dass der hierher kommt. Und währenddessen wollen die Kinder, Mitsuhiko, Ayumi und Genta natürlich sich auf die Lauer legen und die Fälscherbande überführen. Da das nicht ganz ungefährlich ist, bleibt Ai da und passt so ein bisschen auf die Kinder auf, während Conan, wie gesagt, die Polizei ruft. Dann kommt eine verdächtige Frau vorbei, blickt kurz unter diesen Automaten, sammelt ganz viel Geld ein und ja, macht sich auf den Weg. Und die Detective Boys, also die Kinder und Ei, rennen dann natürlich direkt hinterher, weil sie wollen ja die verfolgen und überführen. Ja, und so verfolgen sie dann die Person und Conan bleibt erstmal allein zurück. Ja, während sie dann die Person verfolgen, geraten sie in so Seitenstraßen und Sackgassen und finden die halt nicht. Ja, bis plötzlich die Frau mit ihren beiden Komplizen die Kinder findet und ja, sie werden kurzerhand entführt und irgendwohin verschleppt, finden sich in einem, ja, ich sag mal, dunklen Container, finden sie sich wieder, wo eben auch der besagte Jaiba-Fan vom Anfang mit dabei war. Und ja, wer er ist, das weiß man auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ob der da irgendwie mit drin hängt. Das müssen die Kinder erstmal alles rausfinden. Und natürlich Conan, der natürlich jetzt als einziger zurückgeblieben ist, muss natürlich den Kindern hinterher, denn ja, die werden, wie gesagt, in einem Container werden sie gerade entführt und dieser Container soll laut Plan der Entführer auf einem Schiff landen, was dann irgendwo ins Ausland verschifft werden soll. Und das, ja, eine ist eine kostenlose Reise. Hat ja auch was. Ja, hat auch was, ne? Aber für die Kinder ist das natürlich nicht so positiv, weil die man weiß ja natürlich auch nicht, ob sie das Ganze überleben oder ob die Fälscherbande sie irgendwann im Laufe der Reise beseitigen möchte. Alles Fragen über Fragen, die der gemeine Olli hier natürlich nicht aufklärt. Vielleicht erklärt sich jemand anders vom Team bereit, ich weiß es nicht. Och, Olli, erklär doch mal. Voll gemein. Ja, nicht wahr? Von daher, ja, ist hier sozusagen Ende meiner Zusammenfassung, aber wir haben ja noch den Newsblog, da gibt es weitere Zusammenfassungen. Und ja, oder man guckt sich die Folge einfach an. Ja, sehr guter Einwand. Alles. Das finde ich sehr gut. Schaut euch die Episode gerne selber an. Also, ja, ich persönlich fand die Episode, also das ist jetzt nicht schwer in dem Kontext, aber ich sage jetzt, ich fand die Episode sehr viel besser als die Episode davor. Habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, obwohl diesmal die Detective Boys dabei waren. Ich fand die Situation ja sehr gut, sozusagen, dass da dieser Mann ist, den keiner kennt und man nicht weiß, was mit dem überhaupt ist, wie der damit drin hängt. Und dass dann eben die Detective Boys teilweise entführt werden und dann Conan sozusagen da hinterher jagen muss und dann die retten muss sozusagen und dass die dann ja in ihrer brenzlichen Situation dann aber noch so ein bisschen Kontakt mit Conan haben über den Mikroremitter und sie nicht so ganz abgeschnitten sind. Und ja, also das fand ich sehr spannend, hat mich sehr gut unterhalten gefühlt, wie das Ganze dann so vonstatten ging, ob das und wie das Ganze dann am Ende geklappt. Ja, das fand ich sehr gut und deswegen ja, bin ich hier bei den Füller-Episoden wieder in einer guten Stimmung und finde, das war eine recht solide Episode und sage hier, das ist mir 3 von 5 Schiffscontainer wert. Also, da möchte ich gleich mal einhaken, weil Olli hat, was mich sehr wundert, eines der wichtigsten Sachen vergessen. Was diese Episode noch besser macht, sind die zahlreichen Ei-Momente, die wir hier bekommen. Was mich wundert, weil Olli Ei-Fan ist. Aber ich wollte das nicht sagen, weil ihr sonst irgendwie, sonst kommt irgendwie rüber, ja, du magst die Episode ja nur, weil da so viel Ei vorkommt. Aber ich muss sagen, ich bin auch ein Ei-Fan und ich fand die Folge insgesamt, fand ich die Geschichte doch sehr gut. Was es vielleicht noch besser gemacht hätte, also diese Story hatte im Gegensatz zum vorherigen, also die ein totaler Reinfall war, eine recht gute Story, also eine gute Geschichte dahinter, die man hätte vielleicht auch auf eine Zweiteile aufteilen können, weil da war auf jeden Fall das Potenzial dazu da. Und wie gesagt, die Ei-Momente waren sehr gut, dass man da getrennt ist, Conan quasi immer nur hinterhergefahren ist. Ja, gut, der Zeit geschuldet ist vielleicht der ein oder andere Storyplot, war vielleicht ein bisschen komisch. Also, was mich gestört habe, ist zum Beispiel, als er den Inspektor angerufen ist. Ja, also ich rufe jetzt mal den Inspektor an, aber ich gehe erstmal 200 Meter weit weg und ihr beobachtet so lange die Szene und dann, huch, wo Ja, sind denn die genau. anderen auf einmal alle hin? Oh, ja, das war natürlich ein bisschen konstruiert und da gab es auch noch das ein oder andere. Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich die Folge echt, ja, sehenswert für einen Filler, auf jeden Fall. Und ich würde 4 Schiffscontainer von 5 vergeben. Ja, sehr gut. Also, was ich allerdings noch ein bisschen, um mal ganz kurz noch einzuhaken, ich fand Genders Reaktion richtig bescheuert. Er sagt so: Ja, Genta, du musst den Geldschein auffangen. Er kommt in sein Gesicht und anstatt dass er ihn klatscht, macht er erstmal pustet weg. Genta's Reaktionen Naja, sind aber immer. Genta ist ja dumm. Ja, nicht Aber ganz doch nicht nachvollziehbar. so dumm. Er hat mal einen Contest gewonnen, Mann. Kojima-Contest. Da weißt du schon, wie die anderen waren. Ja, bitte, bewertet. Also ich fand die Filler-Episode jetzt auch nicht so schlecht wie die vorherige, aber puh, also ja, diese Fälscherbande und hier die Frau mit den grünen Haaren, das ist ja alles ganz nett. Und ich fand es auch geil, dass Ai gesagt hat, dass die Detective Boys eigentlich voll dumm sind, obwohl sie sie hören können. Ja. Das fand ich fast schon ein bisschen gemein, aber halber ist ja immer sarkastisch, deswegen ist es halt lustig. Aber was ich tatsächlich wirklich lustig fand, ist, wo die Detective Boys ihre Pose gemacht haben und dann dieser komödiantische Effekt mit dem Scheinwerfer einsetzt und Halbara posiert einfach offensiv nicht mit, sondern macht einfach weiter mit dem, was sie sowieso getan hat. Das fand ich wiederum sehr lustig. Ja, ich wäre eher so bei 2,5. Vielleicht eher so, na, dann sagen wir mal 2,5 für die Szene mit dem Scheinwerfer, die 0,5 noch draufgerechnet von Grünhahn. Oh Frau nein, von. du musst Bravos vergeben. Wie Kraftzahl. Bravo. Ja, sie hat ja, die Frau hat öfter mal Bravo gesagt. Bravo, Bravo, Und Bravo. Buongiorno. Da. So. Ja. Ja, Ich gebe dieses zwei. Ich gebe. Pseudo-Italienisch da Ja, drin, das ja. fand ich irgendwie so. Ich fand's Ich lustig. gebe 2,5 von 5 JoJo's Bizarre Adventure Anspielungen. Ja. Soweit dann zu den Episoden, die wir im letzten Monat hatten. Jetzt interessiert uns natürlich, was kommt denn im Dezember auf uns zu, Lasse? Am 1. Dezember kommt ein weiterer Filler, für den wir jetzt ja schon die Preview gesehen haben. Ein Tag ohne Conan, in dem Conan aber schon vorkommt, aber er ist scheinbar von den Detective Boys getrennt. Schon wieder. Schon Und wieder. diesmal muss scheinbar Mitsuhiko die Fallaufklärung übernehmen, vermutlich mit Conan am Telefon. Juhu. Dann haben wir noch der Sonnenuntergang im Mandarinenfeld. Am 8.12. ein weiterer einteiliger Filler. Und dann am 15. und 22. Dezember die Manga-Umsetzung aus Band 94, der letzte Fall vor Kyoto, der Anhänger des Herzens, wo es natürlich um Aihaibara und das Gegengift und Ryusuke Higo und Subaru Okiya und Bourbon geht. Also. Alles. Schaltet ein. Und dann am 29. Dezember kommt ein weiteres Remaster von Folge 82 hier in Deutschland. Baba Banküberfall oder einfach die Ermordung eines Bankräubers, Bankräubermordfall, wenn man nach dem Japanischen geht, weil ich weigere mich eigentlich, Baba Banküberfall als ernsthaften Episodentitel anzuerkennen. Ich finde den Ach irgendwie so, das war besser. Episodentitel und ich dachte einfach nur, deine Verbindung wäre Nee, schlecht. da dachte man sich, ach. Was war lustig? Ach ja, richtig, die erste allgemeine Verunsicherung war in den 80ern noch mal ganz lustig mit ihrem Lied Baba Banküberfall. Benennen wir diese Folge doch einfach so. Wenn mir noch jemand damit kommt, ich fand die Titel aber früher besser, ich finde es nicht gut, dass die heutzutage mehr im japanischen Original übersetzt werden, dann sage ich Banküberfall halt Maul. Ja. Sehr gut. Ja, gut, also vielleicht haben wir dann einen anderen Humor. Ich kannte das Lied halt auch, wenn es weit vor meiner Geburt rausgekommen ist. Und ich fand's halt witzig. Und ich find's immer witzig, wenn irgendjemand noch ein bisschen extra Witz einbauen will, weil das Ich Leben finde ist das schon Lied unwitzig genug. und die ERV auch super, hat aber im Con-Episodentitel nichts verloren. Und dann am 5. und am 12. Januar eben Die Klassenfahrt nach Kyoto, zwei einstündige Specials und danach eine Pause am 19. Januar. Ziemlich sicher eine Pause. Und das wird alles ganz toll. Gosho Oyama hat auch schon gesagt, er hat meines Wissens dann auch zum ersten Mal eine Keyframe für den Anime gezeichnet, für eine bestimmte Szene in Kyoto, was er ja sonst bei den Filmen immer regelmäßig macht. Es gibt ja diese Szenen in den Filmen, die von Gosho Oyama persönlich gezeichnet wurden, einzelne Frames, die erkennt man ja auch immer ganz gut. Das hat er in diesem Fall auch für den Anime gemacht und darauf können wir uns sicherlich alle freuen. Auf die zwei anteiligen Fehler nicht, aber gut. Ich bin mal gespannt, ob er auch hält, was er verspricht, wenn er da sagt, es wird sehr schön. Ja gut, aber naja, das sagt Gosho Oyama aber auch zu allen, ne? Muss er, ist ja sein Job. Auch zu Filler. Was ich noch darauf hinweisen möchte, eine Szene, die nicht von Gosho Oyama gezeichnet wurde, ist, wenn man sich jetzt schon mal den Spaß machen kann, ist nämlich die Szene zu finden aus der Preview von Folge 923, Ein Tag ohne Conan, wo Haibara zur Seite blickt und ihr Auge riesig ist im Vergleich zu ihrem Gesicht, wo irgendein Animateur aus Versehen wohl bei dem beim Animationsprogramm da eine Größenstufe zu viel reingehauen hat, weil das ist, also da musste ich schon mal schlucken, als ich die Preview gesehen habe, uff. Ja, na gut, nichtsdestotrotz sind wir am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich verweise noch auf unsere üblichen Kontaktmöglichkeiten: conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews. Wir haben einen Discord-Server, wo ihr fleißig mit uns auch über die neuen Folgen diskutieren könnt: conannews.org/discord. Ihr könnt den Podcast auch bei iTunes hören, dort sind wir als Conancast zu finden. Wir sind jetzt auch bei Spotify zu finden, hatte ich am Anfang schon gesagt. Conannews.org/Spotify. Und damit bin ich hoffentlich mit den Verweisen durch. Ich wünsche euch schon mal einen schönen ersten Advent, falls ihr den Podcast heute am Sonntag hört, direkt am ersten Sonntag, wo er rausgekommen ist. Ansonsten schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch. Wir hören uns ja bestimmt nochmal in diesem Jahr in einem allumfassenden Jahresrückblick, den ich hier schon mal anteaser. Der wird, denke ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Ja, wünsche euch alles Gute, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ein paar entspannte Weihnachtsfeiertage oder Vorweihnachtszeit.